Juden durften nur zwischen 3 und 5 und dann nur in jüdischen Geschäften einkaufen. Vor den USA haben alle Angst. Nur einer nicht, der Abgeordnete Ströbel. Niemandsland. Ein Programm nicht nur in deutscher Sprache. Kontrabanda FM 91,4. Guten Morgen, hier ist wieder Niemandsland, hier ist wieder 91,4 FM. Ein neuer Samstag. Wir senden wie immer direkt aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet unter www.contrabanda.org zu hören. Und wir sind eine Sendung für Leute weltweit, aber besonders hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wie immer bieten wir Ihnen, meine Damen und Herren, 2 Stunden Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und jede Menge Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert, absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Bewölkter Himmel hier im Herzen von Barcelona. Leichte Herbststimmung. Nicht mehr so warm und so schwül, ein bisschen kühler, ein kleines bisschen. Heute auf dem Programm 2 große Themen. Ein historisches Ereignis. Wir werden der Reichspogromnacht vom 9. und 10. November 1938 gedenken. Da brannten in ganz Deutschland die Synagogen. Dieses Ereignis galt als Auftakt zur Eliminierung der deutschen und europäischen Juden. Der Holocaust begann mit diesem fürchterlichen Ereignis. Nach über 5 Jahren systematischer Entrechtung und sozialer Isolierung, die auf eine stufenweise Entjudung, so nannten die Nazis das, aller Lebensbereiche der deutschen Gesellschaft zielten, markierte die Reichspogromnacht vom 9. November 1938 den Auftakt zur Phase brachialer kollektiver Gewalt gegen die jüdischen Bürger. Als Vorwand für die organisierte Judenjagd diente dem Regime ein Attentat auf einen Beamten der deutschen Botschaft in Paris. Es ist das Jahr 1938. Wie funktioniert die Propaganda der Nazis? Was wissen die Deutschen über die sogenannte Judenpolitik? Und warum gibt es keinen kollektiven Aufschrei gegen die Barbarei in der Reichspogromnacht? Zu diesem Zeitpunkt besteht diese Gesellschaft eigentlich schon aus 2 vollständig unterschiedlichen Gruppen von Menschen, nämlich denen, die dazugehören und denen, die nicht dazugehören. Und was 38 geschah, ist, dass die Bevölkerung zu passiven Komplizen dieser Verbrechen gemacht werden sollte. Sie sollte das wahrnehmen, was geschah, diese Plünderung, Zerstörung, Morde, Massenverhaftungen, und sollte damit zum Ausdruck bringen, dass sie, die Bevölkerung, diese Dinge im Grunde genommen akzeptierte. Die erbitterten Einwohner, arischen Einwohner, haben es sich nicht nehmen lassen, um auch hier ihren abgrundtiefen Hass gegen das Judentum zu bezeigen. Der Judentempel war in wenigen Minuten ein Raub der Flammen. Wir kommen zu der Synagoge hin, in der Sandstraße, dann sehen wir, wie die Synagoge brennt. Und die Menschen von Nürnberg, Nürnberger stehen rum und schauen zu, gaffen. Sie schauen an, wie die Synagoge brennt. Die Feuerwehr ist da, hat nicht gelöscht. Natürlich nach wie vor Top-Thema, nicht nur hier im Niemandsland natürlich, sondern in allen Medien und weltweit, die globale Spitzelaffäre der NSA. Da haben Leute vor ein paar Tagen auf die Fassade der US-Botschaft in Berlin eine Laserprojektion gestrahlt, die hieß United Stasi of America, Stop Watching Us. Ich habe mich dieser Tage auch ein bisschen hier in der Presse umgehört, beziehungsweise reingelesen. Und möchte nun allen Hörern auch ein kleines Stimmungsbild bieten aus zwei spanischen Tageszeitungen. Das ist einmal die spanische Tageszeitung El País. Die haben am Montag einen sehr langen Bericht zu dem Thema gebracht, zum Thema Spitzelaffäre und Merkels Handy. Und auch die in Barcelona erscheinende Tageszeitung La Vanguardia. Die haben auch einiges dazu zu sagen gehabt, besonders was der britische Geheimdienst so ausspioniert hat in Deutschland, in Berlin, von ihren Botschaften aus und über die Glasfaserkabeln und Satelliten. Hören wir uns diese kleine Hörreportage einmal an. Ich befinde mich hier im Zentrum von Barcelona und schaue einmal die spanischen Tageszeitungen an, die Presse, was sie zur Snowden-Affäre sagen und zum Besuch von Ströbele in Moskau. Gut. Da heißt es, in El País. Snowden llama a las sociedades civiles a exigir límites a la vigilancia. El filtrador del espionaje masivo publica un manifiesto en una revista alemana. Intelectuales alemanes piden que Berlín le dé asilo político. El responsable de las filtraciones que echaron a rodar el escándalo de la vigilancia ilegal de comunicaciones electrónicas y llamadas de teléfono en todo el mundo firma un manifiesto por la verdad, avisando a los ciudadanos de este mundo de que estos programas de control amenazan el derecho a la intimidad y la libertad de conciencia en las sociedades abiertas. Para Edward Snowden, exanalista de la Agencia de Seguridad Nacional, la ciudadanía tiene el deber moral de conseguir que las leyes y los valores limiten estos programas de vigilancia y protejan los derechos humanos. La figura del filtrador gana apoyos en Alemania, donde medio centenar de personalidades han pedido, por escrito, que se le dé asilo político. La carta publicada en el semanario alemán Der Spiegel, que también ha publicado parte del material filtrado, se parece a la misiva que el propio Snowden entregó al parlamentario alemán de los Verdes, Hans Christian Ströbele, tras reunirse con él esta semana en un lugar secreto de Moscú, donde se encuentra refugiado. El semanario de Hamburgo explica que les llegó por una vía de comunicación cifrada. En ella, Snowden insiste en que el que dice la verdad no comete un crimen. Mientras Snowden razona así sus actos, Alemania sigue buscando un acuerdo de no espionaje con Estados Unidos. Berlín envió una delegación a Washington para negociar un nuevo modo de colaboración entre los espías provenientes de ambos lados del Atlántico. Según publicaban ayer diversos medios, Alemania insiste en que Washington limite sus actividades y en que respete las informaciones concernientes a intereses industriales o empresariales alemanes. Señalan dichos medios que Estados Unidos ya ha dado luz verde a aceptar un acuerdo de este tipo con Alemania. El gobierno alemán aspira a un contrato bilateral que prevenga a ambos países de espiarse mutuamente. Quieren que las agencias estadounidenses pidan permiso a las autoridades locales para llevar a cabo operaciones de inteligencia en Alemania. Las partes se comprometerán a no espiar a los líderes políticos del otro socio. No hace aún dos semanas desde que se reveló que los estadounidenses controlaron durante años las comunicaciones de la canciller federal Angela Merkel. Las sospechas, basadas también en filtraciones de Snowden, llevaron a Merkel a quejarse personalmente por teléfono ante el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Exteriores citó al embajador estadounidense en Berlín para pedirle aclaraciones. Der Spiegel cuenta esta semana que el jefe de la NSA, el general Keith Alexander ha reconocido que sus agentes espiaron al móvil de la canciller alemana Merkel. En una reunión a la que tuvo acceso el diputado alemán en el Parlamento Europeo, Elmar Brok, Alexander respondió a una pregunta al respecto asegurando que ya no lo vigilan. Según el dominical del Frankfurter Allgemeine, la delegación enviada por Merkel a Washington ya ha logrado avances para sentar las bases de acuerdo en las próximas semanas. Berlín espera poderlo firmar a primeros de 2014. La ofensiva diplomática alemana viene precedida por una considerable controversia pública desde la publicación de las primeras filtraciones de Snowden en verano. El informático estadounidense cuenta con muchas simpatías en Alemania, avivadas con la visita del diputado Ströbele. 51 personalidades alemanas de todos los campos han pedido esta semana que el gobierno le conceda asilo político. Entre los más conocidos están el actor Daniel Brühl, el director de cine Volker Schlöndorff, escritores como Hans Magnus Enzensberger y políticos de partidos antagónicos como el Gregor Gysi de Die Linke y Heiner Geisler, veterano de la CDU de Merkel. El periodista John Goetz, que presenció la reunión entre Snowden y Ströbele, ha contado que el estadounidense de 30 años echa de menos a su familia y también la comida de su país. Rusia le concedió un año de asilo que terminará el verano que viene. El jefe parlamentario del Partido Socialdemócrata SPD, Frank-Walter Steinmeier, candidato a ocupar la cartera de exteriores en la próxima gran coalición de gobierno, dijo al dominical de Bild que las relaciones entre Estados Unidos y Alemania pasan por su punto más bajo desde que el ex canciller Gerhard Schröder se negó a colaborar en la guerra de Irak hace 10 años. Acabo de leer el texto de un artículo escrito por Juan Gómez desde Berlín para el diario El País. Soweit die größte spanische Tageszeitung El País, die landesweit erscheint zum Thema Spionageskandal der NSA in Deutschland. Auch die katalanische Tageszeitung La Vanguardia, die in Barcelona erscheint, auf Spanisch und auf Katalanisch, äußert sich ein paar Tage später zu dem Thema Alemania. Berlín llama al embajador británico por el espionaje. Tras conocer por la prensa de Londres que también desde la embajada británica en Berlín se espían las telecomunicaciones de las cercanas sedes del gobierno y el Bundestag alemán, el Ministerio de Exteriores mantuvo ayer quiere decir martes 5 de noviembre, una conversación, entre comillas, con el embajador británico Simon MacDonald. Vaya nombre. No ha sido convocado, se puntualiza desde el Ministerio de Exteriores alemán. La conversación la mantuvo un funcionario de segunda fila y no el ministro, se dijo. Ante la evidencia documental revelada por el exagente Edward Snowden de que todos los servicios secretos europeos cooperan y son cómplices en la red de espionaje global de la NSA, los escándalos de mutuo espionaje se parecen a una comedia en la que la violación de los derechos de expresión y privacidad de millones de ciudadanos quedan ocultos tras el móvil de Merkel. En un ejercicio de desfachatez, el diario germano Die Welt, de la derecha, sugería ayer que Snowden, convertido en paria global por denunciar un enorme delito de Estado y obligado a refugiarse en Rusia, está haciendo el juego a los rusos. Citando fuentes del servicio secreto alemán, el diario explicaba que la última visita de un diputado y dos periodistas alemanes a Snowden ha hecho el juego a los rusos. Sí, señores, oyen bien, a los rusos, cuyo objetivo es sembrar cizaña en las relaciones de Alemania con Estados Unidos. Esto dice La Vanguardia sobre el escándalo del espionaje global de Estados Unidos, de la NSA. Ich will das nicht. Auto teurer Garten, gepflegt bezahlt in Raten. Papa sagt, Mama weint, der Nachbar ist der schlimmste Feind. Ganz egal, wer darüber spricht, in unserer Straße tut man das nicht. Wussten Sie das schon? Nein, ich will das nicht, ich kann das nicht, ihr habt jetzt ein Problem. Nein, ich will das nicht, ich kann das nicht, will euch nicht länger sehen. Nein, ich will das nicht, ich kann das nicht, lass mich nicht kommandieren. Nein, ich will das nicht, muss den Aufstand ausprobieren. Wie eingangs in spanischer Sprache gesagt, hat der Whistleblower, Ex-NSA-Mann Edward Snowden, ein Manifest für die Wahrheit veröffentlicht. Es handelt sich um einen Text, den Snowden am 1. November in Moskau schrieb, im Moskauer Exil. Und dieser Text hat das Nachrichtenmagazin Den Spiegel über einen verschlüsselten Kanal erreicht. Natürlich interessant. Mal sehen, ob es der NSA gelungen ist, diesen Kanal zu knacken. Ist auch egal, das Manifest ist schon gedruckt. Ich habe es hier vor mir liegen und werde es einmal verlesen, weil es wirklich sehr grundlegend ist und die Position von Snowden wirklich ganz klar aufweist. Snowden sagt, in sehr kurzer Zeit hat die Welt viel gelernt über unverantwortlich operierende Geheimdienste und über bisweilen kriminelle Überwachungsprogramme. Manchmal versuchen die Dienste sogar absichtlich zu vermeiden, dass hohe Offizielle oder die Öffentlichkeit sie kontrollieren. Während die NSA und der britische Geheimdienst GCHQ die schlimmsten Missetäter zu sein scheinen, so legen es die Dokumente nahe, die jetzt öffentlich sind, dürfen wir nicht vergessen, dass Massenüberwachung ein globales Problem ist und globale Lösungen braucht. Solche Programme sind nicht nur eine Bedrohung der Privatsphäre, sie bedrohen auch die Meinungsfreiheit und offene Gesellschaften. Die Existenz von Spionagetechnologie darf nicht die Politik bestimmen. Wir haben die moralische Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Gesetze und Werte Überwachungsprogramme begrenzen und Menschenrechte schützen. Die Gesellschaft kann diese Probleme nur verstehen und kontrollieren durch eine offene, ohne Rücksicht geführte und sachkundige Debatte. Am Anfang haben einige Regierungen, die sich durch die Enthüllungen der Massenüberwachungssysteme bloßgestellt fühlten, eine noch nie dagewesene Verfolgungskampagne initiiert, die diese Debatte unterdrücken sollte. Sie schüchterten Journalisten ein und kriminalisierten das Veröffentlichen der Wahrheit. Zu dieser Zeit war die Öffentlichkeit noch nicht imstande, den Nutzen dieser Enthüllungen zu ermessen. Sie verließ sich darauf, dass ihre Regierungen schon richtig entscheiden. Heute wissen wir, dass dies ein Fehler war und dass ein solches Handeln nicht dem öffentlichen Interesse dient. Die Debatte, die sie verhindern wollten, findet nun in Ländern auf der ganzen Welt statt. Und anstatt Schaden anzurichten, wird jetzt der Nutzen dieses neuen öffentlichen Wissens für die Gesellschaft klar, weil nun Reformen in der Politik, bei der Aufsicht und bei Gesetzen vorgeschlagen werden. Die Bürger müssen dagegen kämpfen, dass Informationen über Angelegenheiten von entscheidender öffentlicher Bedeutung unterdrückt werden. Wer die Wahrheit ausspricht, begeht kein Verbrechen. Edward Snowden, Moskau, 1. November 2013. Jo, da ist hinten unser Hundeheim geöffnet. Jedenfalls, unbedingt Asyl für Edward Snowden. 51 Prominente aus Kultur, Politik und Gesellschaft unterstützen den Whistleblower. Diese 51 Prominenten geben ihre Meinung ganz offen kund, abgedruckt in der Ausgabe von dieser Woche im Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Ja, für sowas ist Der Spiegel gut und ideal. Der packt halt mitten rein in die heißen Themen, in die Affären und bringt wirklich das ans Tageslicht, was in diesem Thema wirklich an Gemeinheit, Bosheit, aber auch an Solidarität drinsteckt. Das Titelbild zeigt einen gelblich eingefärbten Snowden. Im Hintergrund sieht man die US-Fahne. Da sieht man ein Plakat, Big Brother is watching you. Das Gesicht von Obama, ziemlich schurkig. Und da heißt es ganz groß, Asyl für Snowden. Wer die Wahrheit ausspricht, begeht kein Verbrechen. Ich möchte nun ein paar von diesen Unterstützern von Edward Snowden zitieren. Die kommen aus sehr unterschiedlichen Lagern, aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern. Beginnen wir einmal mit Herrn Volker Schlöndorff. Der ist 74 Jahre alt und Regisseur. Schlöndorff sagt, vielleicht hat Edward Snowden noch ein paar Geheimnisse für die Kanzlerin. Deutschland sollte ihm auf jeden Fall Asyl gewähren und wir sollten Snowden helfen. Wir sollten Snowden besonders helfen, abhörsichere Systeme für Europa zu entwickeln. Volker Schlöndorff, 74, Regisseur. Gregor Gysi, der ist 65 Jahre alt, von der Partei Die Linke, sagt Folgendes. Asyl oder zumindest ein Zeugenschutzprogramm ist deshalb erforderlich, weil er in den USA wegen Geheimnisverrat hoch bestraft werden würde, und zwar aus einem politischen Grund. Dieser Geheimnisverrat hat aber die deutsche Bevölkerung erst aufgeklärt, zwingt inzwischen die Bundesregierung über den Schutz ihrer Bevölkerung, einschließlich der Kanzlerin, nachzudenken. Eine politische Straftat, die uns nutzt, die man moralisch hoch bewerten muss, erfordert Asyl, zumindest ein Zeugenschutzprogramm. Der Filmregisseur Leander Hausmann sagt, Strafe muss sein, liebe Amis. Hehe. Sehr gut. Wir meinen auch, Strafe muss sein. Die Strafe ist eben, ihr steht jetzt nackt da als Kriminelle und das tut euch mal gut. Inga Humpe, 57, Musikerin. Wer kennt sie nicht? Ideal. Asyl für Cyber-Jesus oder Cyber-Jesus, sagt sie. Er verhilft uns mit seinen Enthüllungen zu einem neuen Bewusstsein über den herrschenden Kontrollwahn. Der Musiker Westbam, der ist 48, der hat Folgendes gesagt. Pöbele bei Snowden hat schon fast eine Grandesse wie Springer bei Khrushchev. Auf nach Moskau. Deutschland retten. Klingt etwas komisch, stimmt aber irgendwie leider ein bisschen. Die Altfeministin Alice Schwarzer, die ist 70, Publizistin, die sagt Folgendes zu diesem Thema. Ich finde es sehr sinnvoll, wenn er vor dem Untersuchungsausschuss in Deutschland aussagen würde. Er hat entscheidend zu der so notwendigen Debatte beigetragen und er verdient unseren Respekt. Er hat gewusst, was er tut und er zahlt einen sehr hohen Preis. Wenn Adi Schwarzer sagt einen sehr hohen Preis, dann wissen wir, die Amis können ihn jederzeit erschießen, entführen, in einem geheimen Gefängnis verschwinden lassen. Dann wird er gefoltert, eine Gehirnwäsche wird er auch bekommen. Und dann wird er nachher gestehen, dass er das aus einer schwulen Verklemmung heraus gemacht hat, weil er Kleptomane war und schon als Kind, als Kleptomane im Supermarkt irgendwelche McDonald's-Brötchen geklaut hat und deshalb das alles gemacht hat. Er sei völlig unpolitisch. Kleiner Scherz am Rande, meine Damen und Herren. Udo Lindenberg, der Rockmusiker, sagt im Atlantic Hotel, da wohnt nämlich der Udo Lindenberg, der hat überhaupt keinen Wohnsitz, der wohnt in Berlin im Atlantic Hotel, kann ich bestimmt ein Zimmer für ihn klar machen. Welcome, Edward. Gut, so könnte man jetzt noch stundenlang weiter zitieren, aber ich bringe ein kleines Musikstück zwischendurch und begrüße hier im Studio einmal unsere Gäste, die gerade eingetroffen sind. Meine Damen und Herren, Sie hören Niemandsland 91.4 FM bei Contrabanda. Es ist Samstag, der 9. November 2013. Gefühlte 25 nach 10 Uhr morgens. Wir sind beim Thema NSA-Skandal. Mal hören, was die Supermerkel dazu zu sagen hat. Es geht um einen Britpop-Schutz für die Supermerkel. Meine Damen und Herren, die Supermerkel will wissen, was passiert mit ihrem Laptop. Der wurde nämlich vom britischen Geheimdienst angezapft. Euch wird es helfen. Ein ganz normaler Tag im Kanzlerinamt. Wenn die Mieter nun keine Provision mehr bezahlen sollen, brauchen viele Makler bald einen neuen Job. Was könnte so ein Makler denn werden? Vielleicht Monopoly-Profi. Da klingelt das schwarz-gelbe Telefon. Was? Nicht nur die Amis hören uns in Berlin ab, sondern die Briten auch? Das ist ein Fall für... Super Merkel ist vorne! Sofort empört sich Super Merkel über den Lauschangriff der Inselaffen. Ich glaub mir, lauscht der Affe. Die Engländer haben schon wieder meinen Laptop angezapft. Woher wollen Sie wissen, dass das die Engländer waren? Weil mir die Schafswemser Essig über die Mikrochips gekippt haben. Eindeutig das Werk unserer englischen Freunde. Fishing and Chips. Lassen Sie sofort das Regierungsviertel nach britischen Abhöreinrichtungen durchsuchen. Wanzen, Antennen und Prinz Charles. Der trägt die Parabolspiegel ja ganz unsinniert seitlich am Kopf. Woran erkennt man denn, dass einen die Tommies ausspionieren? Naja, die Engländer sind höflicher, wenn sie Handys abhören. Excuse me, would you be so kind as to repeat that again, please? Außerdem verstecken Engländer ihre Wanzen gerne in ihrem Essen, weil sie wissen, dass das kein Kontinentaleuropäer freiwillig anrühren würde. Da fällt mir ein, der britische Botschafter hat mir gestern eine verwanzte Nierenpastete geschickt. Und wieso haben sie sich nicht bei der britischen Botschaft beschwert? Weil das Mikro da drin noch das Leckerste war. Ich möchte diesbezüglich einen Vergeltungsschlag anregen. Wanzen? Lapskaus. Easy, ja. Deutschland und Großbritannien sind immer noch Freunde. Und wieso horchen die Deutschland dann ab? Weil die Engländer scharf sind auf unser größtes Geheimnis hinter, dass sie einfach nicht kommen. Und welches? Na, wie man richtig Elfmeter schießt. Enjoy Podcast. Das war Frau Super Merkel und die britische Wanzenaffäre, die britische Abhöraffäre. Meine Damen und Herren, aus aktuellem Anlass haben wir jetzt einen Besuch hier im Studio. Den wollen wir einmal hören und interviewen. Wir werden auch immer, ich hoffe, Werner, du bist damit einverstanden, auf Deutsch den Hörern und Hörerinnen sagen, worum es geht. Vielleicht gibst du einmal kurz eine Einführung auf Deutsch und dann beginnen wir auf Spanisch die ganze Geschichte zu erklären und machen ein Interview mit dem hier anwesenden Gast. Ja, also in erster Linie geht es um die Polizei, die hier in Katalonien, die Mossos de Esquadra und deren Vorgehensweise. Diese Polizei, die existiert seit ungefähr 30 Jahren und das heißt also 30 Jahre von Schlägern, von Korruption, von Brutalität dieser Polizei gegen alles und jeden. Und da hat es jetzt wieder zwei sehr wichtige Fälle gegeben, extreme Fälle. Und in diesem Zusammenhang beginnt jetzt wieder eine Mobilisierung gegen diese Polizei. Pues va de la historia de la policía de aquí de Cataluña, de los Mossos de Escuadra, que existen ahora desde hace 30 años y han sido 30 años de polémica, de escándalos, de brutalidad policial, tanto en la calle como en las comisarías, todo tipo de excesos, torturas, moler a palos hasta jóvenes y niños. Ahora, en estos últimos casos muy fuertes, hace un año ahora que le quitaron un ojo a una manifestante con las bolas de goma, y después de la brutalidad al desalojo de la Plaza Cataluña del 15M, y además hace ahora cuatro semanas murió un tal Juan Andrés Benítez, vecino del Raval. Vale, y en este contexto, ayer al jefe de la policía, el director general Manel Prat, los comerciantes del Born querían dedicarle un premio, exacto, por su buena gestión. Y entonces algunos fueron, un grupo, para protestar contra este acto, sobre todo los llamados yayo flautas, y a uno lo detuvieron, y este señor ahora mismo está aquí y puede explicarnos un poco su versión. Er wurde verhaftet bei einer Protestaktion. Buenos días, ¿cómo te llamas? Andrés Ruiz. Te acercas un poco más al micro, uno, más o menos unos dos, tres dedos del micro, ¿vale? Hola, Andrés. Hola, hola. Explícanos desde tu punto de vista qué ha pasado ayer. Bueno, en principio fuimos a las 10 de la mañana al Parlamento, en el Parque de la Ciudadela, porque se debatía la retirada de las bolas de goma, las pelotas de goma, y la posible dimisión de Manuel Prat. Y estando allí nos enteramos de que en ese mismo momento había un acto a bombo y platillo en el Born para entregar unos premios a Manuel Prat, cosa que nos rompió un poco el esquema, ¿no? ¿Cómo puede ser que se esté debatiendo en el Parlamento su posible dimisión y al mismo momento unos comerciantes le quieran dar un premio a espaldas de la ciudad y a espaldas de lo que popularmente se sabe todo el mundo que está más que cuestionada las funciones y las formas de los Mossos de Escuadra, ¿no? Justo cuatro semanas después de cuatro matar, semanas después de matar a este cuyas imágenes han dejado a todo el mundo bastante impactado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tú estabas ahí? Entonces fuimos tranquilamente casi de paseo a apoyar, incluso creíamos que había, bueno, pues gente del barrio y tal, vecinos que no comerciantes, pues para hacer algún escrache, porque han estado muy en contra de la definición de la zona como parque temático del turismo y fuera de por detrás de los intereses de los ciudadanos y en contra, quiero decir. Y bueno, pues fuimos para allá a apoyar el posible escrache y eso. Nuestra sorpresa es que cuando llegamos al acto hicimos algún comentario de protesta y algún grito lógico cuando vimos que iban a entregar el premio y que eso era inevitable. Los medios se interesaron por nosotros y en ese contexto, pues uno de los policías que me conoce, evidentemente, de todo el movimiento 15M y de las calles de Barcelona, pues empezó a empujarme y a increparme hasta llevarme a la calle y exigirme la documentación. En muchos movimientos hoy día se ha decidido la desobediencia civil dentro del 15M, en el contexto que estamos actualmente, y desautorizar las funciones de autoridad a la policía mientras que esté en esta actitud, tanto en la violencia como en su posición con los desahucios y demás movimientos sociales que los lleva selectivamente, represivamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? ¿Te empujaron? ¿Te exigieron tu documentación? Me pidieron documentación. Yo, en una actitud política y de denuncia, dije que no entregaba. Cuando vi, además, me dijeron que me identificase, pero dijeron mi nombre. O sea, que, con lo cual ya estaba identificado. Y ¿por qué se fijaron en mí y no pidieron documentación a todos los demás? O sea, estaba claro que es una persecución. Justo el año pasado pasó exactamente lo mismo en Plaza Cataluña. Me aislaron e intentaron detenerme, cosa que los yayo flautas rodeando las furgonas y eso pues lo impidieron. No por ello me salvé de un juicio, cosa que el juez desestimó porque consideró que era una actividad política y que no hubo ni violencia por mi parte, ni ningún tipo de amenaza ni nada, con lo cual salía suelto, ¿no? En este caso no sé qué pasará, pero vamos, me imagino que pasará más o menos lo mismo, porque yo defino como una actitud política y de denuncia de los Mossos de Escuadra en el actual contexto, ¿no? Andrés wurde verhaftet. Ein Polizist, der ihn sogar persönlich kennt, aus anderen politischen Bewegungen hier in der Stadt, zum Beispiel von dem Movimiento 15M, das waren die Indignados, die Empörten, die in den letzten zwei, drei Jahren hier sehr viel Protestaktionen und Demos organisiert haben. Ein Polizist hat ihn also persönlich angesprochen, hat ihn bedroht, geschubst, hat von ihm den Ausweis verlangt, er sollte sich ausweisen. Andrés hat gesagt, was das soll, das ist eine politische Aktion. Und dann hat man ihn verhaftet. Es geht hier um die Polizeiwillkür gegen linke politische Bewegungen in der Stadt in Barcelona. Nachher haben wir da sogar noch einiges mehr zuzusagen. Es gibt nämlich auch eine Geheimdienstaffäre. Linke werden systematisch bespitzelt. La izquierda está controlada sistemáticamente aquí en Cataluña. Justo en estos días ha surgido a la luz que la policía colecciona datos y abre, diríamos, ficheros sobre individuos que ellos consideran peligrosos para el buen funcionamiento de la Cataluña libre e independiente que quieren, que aspiran los hombres de negocio aquí en la Fun City Barcelona. Pues Andrés, ¿qué pasó? ¿Te llevaron a comisaría? Me llevaron a la comisaría, me amenazaron con meterme en el calabozo si no identificaba, cosa que me extrañaba cuando, como repito, cuando dijeron mi nombre. Y bueno, en cuanto llegué a la comisaría, que me llevaron a la comisaría del Raval, para más, pues mi sorpresa fue que me recibieron bastante amablemente y con bastante suave los funcionarios de allí, que no eran los mozos de antidisturbios que estaban en el Borne. Y se limitaron a decir mi nombre y yo completar los datos suyos sin darles el carnet de identidad ni mi DNI. Y ahí quedó el tema. Me identificaron mi nombre, dijeron, bueno, pues ya sabemos quién eres, está todo esto, ya te puedes ir. O sea, no me comunicaron. ¿Y de qué te acusaron? No, absolutamente de nada. De nada. Es decir, arbitrariamente te pescaron, te exigieron tu documentación con ninguna explicación, llevaron a comisaría. Para mí está claro, en ese momento estaba en el Borne hablando una compañera, cuando a mí me empujaron y me increparon, y justo los medios se interesaron también por mí, porque alguno me conocería o algo, me hicieron un gesto de que esperase para hacerme una entrevista, y justo este mozo de escuadra, Jordi Arasa, que es bastante conocido por su actitud beligerante y personalmente con animadversión a nosotros, pues empezó a empujarme y a increparme y a provocarme, diciendo que no le tocase, cosa que yo conozco perfectamente, que yo no les puedo tocar, ¿eh? Pero en ningún momento, ni hay ninguna imagen, yo ni lo toqué, fui empujado y increpado por su parte y provocado. Pero, en fin, tengo mis años y ya estoy tranquilo con esas cosas y no caigo en el trapo. Ajá. Hay testigos que van a hablar a tu favor, hay fotos, hay vídeos, hay fotos, está en muchos medios, ha salido en todas las televisiones. Yeah. Menos, curiosamente, hago una puntuación, menos en TV3. Ah, ya, claro. No, TV3 es la tele del régimen, del nuevo régimen, ¿no? Para darle algún nombre, ¿no? Sí. Son ellos. Lo intentan, menos mal. Sí. Yo confío en el pueblo catalán, yeah, porque hay otra visión de lo que es la independencia y la soberanía que espero que vaya triunfando, ¿no? Ya. Okay, also vamos a ver qué pasa. Por ahora no te acusan de nada, pero a ver si se inventan algo. No sería la primera vez, porque hay casos demostrables como este último. Ahora, cuando mataron a este en el Raval, que falsifican documentos, que, como dice la jueza, intentan impedir la actuación de la juicia, del juicio. Y otro caso, hace unos días, golpean a un motorista que circulaba sin carnet. Luego falsifican el atestado para imputarle un delito de atentado contra la autoridad. Ahora están acusados también por delitos de falsedad documental, denuncia falsa y detención ilegal por una falta de lesiones. A ver qué se inventan en tu caso. Bueno, esperemos que no hagan más inventos y más peripecias, cosa que creo que iría en contra de ellos, porque bastante desprestigiados están, ¿no? O sea, ahí están las imágenes, mi actitud fue totalmente pacífica y creo que con todo mi derecho de protestar ante un premio que creo que esta ciudad, si la parte decente de ella, no se merece este director de policía, que está más que sabido. Entre otras cosas, dijo el año pasado que si se demostraba que se habían disparado pelotas de goma en la huelga general del año pasado, donde hirieron a Esther Quintana, que él dimitiría. Cosa que está más que demostrada y ayer en el Parlamento se autorizó la retirada de estas, ¿no? O sea que no cumple ni siquiera su palabra, ¿no? Y sigue negando las evidencias. Este mismo señor, creo ayer en una entrevista en la prensa, ha dicho que no habían y no hay pruebas y no hay nada. Es decir, un caso muy quijotesco de un político español o catalán, para mí como alemán, no vivo esta emoción de son distintos y tal, pero quiero decir que es la misma forma de hacer política de un poder que abusa y cada vez abusa más. Y creo que el problema es aquí que la gente ya tiene miedo de la policía. Ahora se piensan dos veces y llaman a los mozos. Si alguien te atraca en la calle, tú llamas a los mozos y te dan la paliza de tu vida, ¿a quién vas a llamar entonces? Entonces, ¿se puede exigir que venga la Policía Nacional para que te traten un poco mejor que los mozos? Bueno, yo no creo que sea así. En Madrid tampoco está la cosa muy fina. Evidentemente no sería mi caso de pedir una policía por otra. Creo que estamos en un régimen tanto aquí como allí, en donde están imponiendo las condiciones económicas y ahí está el fondo de toda la situación. Y se han olvidado de la democracia y se han olvidado de cualquier tipo de consideración. Se sienten con el derecho, por haber sido votados, a hacer una política arbitraria, impunes e inmunes ante la ley que ellos mismos controlan, ¿no? Andrés, una pregunta. ¿Cuánta gente había ahí protestando, más o menos? ¿Un grupo numeroso? No, que va. Si íbamos a curiosear y no sabemos si dentro de la sala había vecinos. La verdad, no nos dejaron la policía visualizar el tema. Nosotros éramos unos 10 o 12 nada más. O sea que íbamos a curiosear un poco el tema y armar un poco de ruido si se podía, para visualizar un poco el descontento que sabemos que hay en la sociedad, nada más. Hallo Leute, ihr hört Niemandsland, 91.4 FM. Euer alternatives Radioprogramm hier in Barcelona und weltweit. Bei Contrabanda Barcelona. Meine Damen und Herren, wir senden hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real, Niemandsland 91.4. Wir haben einen Gast hier im Studio, Andrés, der hat gerade von der Polizeigewalt berichtet, die er persönlich hier auch wieder erfahren hat. Polizeigewalt in diesem Falle wurde er nicht zusammengeschlagen oder geschlagen, aber er wurde unrechtmäßig verhaftet, festgenommen und auf eine Polizeiwache verbracht. Übrigens die Polizeiwache hier im Stadtviertel Raval, wo auch die Totschläger herkommen, die vor 4 Wochen einen Mann, einen Geschäftsmann, umgebracht haben. Poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Kommt aus Florida. Samstag Abend, Irrenanstalt. Der KWB im deutschen Wald. Sonntag, da ist alles tot. Im Golf von Mallorca der Weltkrieg droht. Ya, Andrés. Bueno, pues una pregunta. ¿Tenéis alguna dirección, una página web? Gente que quiere solidarizarse contigo, con tu causa, con vosotros, ¿puede conectar con vosotros? Bueno, en principio tenemos presencia en las redes, como Yo-Yo Flautas, y más que página web, pues tenemos en el Twitter, en el Facebook y bueno, y nos reunimos de vez en cuando en Gracia, pero claro, las reuniones son puramente de los yayoflautas. Lo que es importante cuando publicitamos alguna acción, pues la importancia que tiene de la colaboración y entendimiento y difusión de la ciudadanía, ¿no? Como acto ligado un poco con lo que hablamos ahora, y en solidaridad con Andrés, que mataron hace 4 semanas en el Raval, y en la campaña de Ojo con tu Ojo, el próximo día 14 hay una manifestación convocada en el Raval a las 7:30 de la tarde, creo que empieza, o a las 7, que luego confluirá hacia Paseo de Gracia Caspe, que es donde se hace la concentración del aniversario de lo de Esther Quintana, de donde le vaciaron el ojo, ¿no? En calle Caspe, con Paseo de Gracia, a las 8:30 se hará concentración, y me imagino que se leerá un comunicado y se verá, bueno, la pequeña victoria esta, que por fin se retiran las balas. Pero si se retiran las balas y no hay responsabilidades políticas y tal, pues precisamente hay que seguir presionando y que haya responsabilidades políticas y con efecto retroactivo. O sea, Félix Puig, el responsable de la represión de mayo y de todo, y la época de lo de Esther Quintana, no debería salir de rositas en otra consellería, ¿no? Creo que tenemos que seguir con la denuncia de este señor macabro y oscuro, ¿no? Mucho me temo que no se puede esperar demasiados cambios aquí, porque un detalle de este asunto, aparte de intentos claros de obstrucción a la justicia y eliminar pruebas, había cuando lo mataron un charco de sangre en el suelo, y luego se ve que uno de los mozos intentó limpiarlo con una botella de agua. Y este es el nivel de los policías de a pie. Y luego, ahora, cuando la jueza investiga, estos 4 mozos ha encargado el trabajo no a los mozos, sino a la Policía Nacional. Esto les ha sabido muy mal a las cúpulas del poder, y como reaccionan, mandan 2 altos mandos de los mozos a visitar a la jueza en su oficina, pidiendo explicaciones, cómo se atreve de pasar esta investigación judicial a otro cuerpo de la policía. Y por ahora no se ha dejado intimidar, pero ya veremos si resiste también las presiones políticas que se puede esperar ahora. Está claro que las fuerzas de policía, tanto aquí como en España, pertenecen al Estado y a su obediencia debida. Entonces, o sea, que no nos vendan luego que es por nuestra seguridad ciudadana, ni las cámaras, ni los palos que nos dan. O sea, evidentemente que ahí se saca la careta y ahí se ven las funciones. Que la gente deje de pensar que son nuestra seguridad, como decía antes el compañero, ¿dónde llamamos ahora si alguien nos atraca o alguien nos agrede? O sea, no tenemos confianza. Tengamos en cuenta que a esta persona le mataron cuando él llamó pidiendo auxilio ante una pelea que no controlaba. Que no controlaba y un robo. Una pelea y un robo de un perro. Una pelea de barrio que se podía resolver por cualquier profesional en 5 minutos. O sea, ¿cómo puede ser que haya este ensañamiento y esa chulería que todo el mundo sabe ya es vox populi en este barrio y en los barrios populares, curiosamente, ¿no? No en el Borne ni en los sitios que les interesa. Ahí van de traje y corbata, por decir algo, no de gala, ¿no? Otra cosa que me inquieta a mí también personalmente es que cuando han comentado esto de retirar las balas de goma, han dicho los vamos a reemplazar por otro tipo de balas. Sí, ojo, si ellos dicen otro tipo de balas, a lo mejor hay una goma caucho que tiene la, diríamos, la consistencia de metal y ahora quitan un 10% del metal y dicen ahora es otro tipo de munición. Yo no espero gran cosa de su retirada de las balas. No, no, evidentemente, tal como hay lo que ponerse pintan. Medallas, es un pequeño triunfo con la cara de regla de esta campaña, sí. Pero que evidentemente que lo importante es redefinir la función y la forma de la policía. O sea, no puede ser esta actitud, no puede ser que además sea la vanguardia hoy día y más conocida la policía, los Mossos de Escuadra, la policía de supuestamente creada ya en la democracia en Cataluña, que la haya quitado de la desbancada a la Guardia Civil en brutalidad y en fuerza. Es curioso, ¿no? Hace unos años el conseller de Interior era Joan Saura y él ha obligado a instalar cámaras en las comisarías porque ya hace años, bajo el poder del tripartit aquí en Barcelona, la brutalidad de la policía en las comisarías era conocida y cada vez había más denuncias y entonces él ha instalado cámaras y obviamente han salido muchos escándalos de brutalidad policial de las comisarías a la luz. Le odiaron mucho aquí los gremios policiales y Joan Saura ahora no sé en qué está metido, pero era una cosa muy fugaz, un intento de controlar esta bestia negra que llevan cada cuerpo policial dentro, ¿no? Lo que recuerdo perfectamente, lo que no sé es si siguen funcionando estas cámaras o no, pero recuerdo cuando después de las últimas elecciones llegan otra vez al gobierno, CIO, enseguida salió esta pregunta, desinstalar las cámaras o no. No sé si lo han hecho, pero otra cosa... En el mismo tiempo también derogaron enseguida un, ¿cómo se dice?, código ético de la policía que también había introducido el Saura, y estoy seguro que lo derogaron. Eso de las cámaras ahora no lo tengo muy presente. Bueno, Andrés, muchas gracias por haber estado aquí hoy. Un último llamamiento a la población de Barcelona de tu parte. Bueno, no, hombre, yo simplemente una puntualización. Hace 3 años, después de 35 años de haber estado en las cárceles franquistas y tal, recibí un reconocimiento de la Generalitat y un diploma por haber colaborado en la lucha por la democracia y contra el franquismo. Tengo que decir que no es por esta democracia por la que yo he luchado y sufrí cárcel. Andrés sagt, hat nach 35 Jahren Kampf gegen den Faschismus hier in Spanien, gegen den Franquismus, sogar eine offizielle Anerkennung der katalanischen Landesregierung für seinen Beitrag zur Demokratie. Und er sagt hier ganz offen, für diese Demokratie, für diese Art Demokratie, Polizeigewalt und Korruption hat er nicht gekämpft. Das ist nicht seine Demokratie. Muchas gracias, Andrés. Hasta pronto. Gracias y a vosotros. Mucha suerte. Schon die Sirenen, ABC-Alarm, und versuch Samstag, 9. November 2013. Die erste Meldung kommt aus Barcelona. Little Brother in Katalonien. Interne Dokumente zeigen, wie die katalanische Polizei Politiker, Journalisten und Linke ausspäht. In Katalonien sorgen im Internet veröffentlichte Polizeidaten für Empörung. Diese legen offen, wie detailliert die Regionalpolizei die Kommunikation von linken Aktivisten, Journalisten, Politikern und politischen Gruppen im Internet verfolgt. Am vergangenen Donnerstag verurteilte die linke Oppositionspartei CUP und die Gewerkschaft CGT in einer gemeinsamen Erklärung das Vorgehen der Behörden. In der nächsten Parlamentssitzung will die CUP, das ist eine kleine, sehr linke, für die Unabhängigkeit Kataloniens streitende Partei, eine Untersuchung der Vorfälle fordern. Die Aktivistengruppe Anonymous hatte Ende Oktober eine Reihe interner Dokumente der Mossos d'Esquadra, so heißt die katalanische Regionalpolizei, im Internet veröffentlicht. Konkret interessierten sich die Beamten für Twitter-Kurznachrichten über behördlich genehmigte Demonstrationen der Bewegung der Empörten oder zum 1. Mai. Dabei enthalten die meisten dieser Mitteilungen keine Gewaltaufrufe und stehen auch sonst in keiner Beziehung zu konkreten Gesetzesverstößen. Rechtsanwalt Carlos Sánchez Almeida, der ebenfalls überwacht wurde, erläuterte, dass kein Fall von Spionage vorliege, da die Botschaften im Netz schließlich öffentlich seien. Die grundlose Erstellung ideologischer Profile von Twitter-Usern verstoße aber zumindest gegen die spanische Datenschutzbestimmung. Die für die Überwachung zuständige Einheit, der Technologische Informationsdienst CESICAT, wollte keine Stellungnahme abgeben. Allerdings bemühen sich die Beamten eifrig, den US-Internetdienst Dropbox zur Löschung der Dokumente zu bewegen. Dieser akzeptierte das unter Hinweis auf einen angeblichen Verstoß gegen die US-Copyright-Gesetze. Auch ein weiterer Dienst zum Teilen von Dateien, Mega, sperrte die eingestellten Dokumente. Ganz offiziell strebt die Regionalpolizei hier in Katalonien die Erfassung von Informationen über Anmelder von Demonstrationen an. Dabei geht es auch um besonders geschützte Angaben wie Ideologie, Religion, Mitgliedschaft in Gewerkschaften oder Parteien, ethnische Herkunft und sogar sexuelle Präferenzen. Als Grund dafür gibt die Polizei an, Statistiken und Berichte erstellen zu wollen. Die Veröffentlichung von Anonymous kam zu einem für die Mossos d'Esquadra ungünstigen Zeitpunkt. Wenige Tage zuvor waren im Internet Videos aufgetaucht, auf denen Polizisten zu sehen sind, die einen katalanischen Unternehmer zusammenschlagen. Dieser starb nur wenige Stunden später, am 6. Oktober im Krankenhaus. Inzwischen hat übrigens die Plattform YouTube die Filme gelöscht. Berlin. Thema: neue Atomwaffen in Deutschland. Entgegen den Erwartungen der Bundesregierung könnten in Deutschland neuartige US-Atomwaffen stationiert werden. Dies geht aus einem Bericht der Nationalen Nuklearen Sicherheitsbehörde an den US-Kongress hervor. Die Behörde behält sich demnach die Möglichkeit vor, Waffen mit neuen Fähigkeiten zu bauen. Voraussetzung dafür sei, dass die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Sprengköpfe erhöht werden können. Dies dürfte dazu führen, dass die in Deutschland gelagerten freifallenden Atombomben des Types B-61 zu präzisen Lenkwaffen umgerüstet werden. Die Bundesregierung hatte in diesem Jahr in Antworten auf Anfragen der Grünen und der SPD mitgeteilt, dass es bei der Modernisierung der Atomwaffen nicht darum gehe, neue Waffen oder neue militärische Fähigkeiten zu schaffen. Dies entspreche den Vorgaben des US-Präsidenten Barack Obama. Die Vereinigten Staaten stationierten seit den 50er Jahren Atomwaffen in der Bundesrepublik und stationieren sie noch. Am Standort Büchel in der Eifel lagern bis zu 20 Atombomben. Dann mal eine gute Meldung. Es wird ja immer nur Geld weggenommen, Geld wird geklaut, es wird gekürzt, es wird gespart. Hier ist das Gegenteil der Fall. Milliarden Euros für Kindertagesstätten, für Kitas. Die Kitas sollen besser werden, die Eltern nicht zahlen, so will es die SPD. Das würde viel kosten, nach Informationen des Deutschen Kinderschutzbundes Nordrhein-Westfalen mindestens 5 Milliarden Euro pro Jahr. Der Kinderschutzbund veranschlagt die Aufstockung des Kita-Personals um eine halbe Fachkraftstelle pro Gruppe mit mehr als 3 Milliarden Euro und die Abschaffung der Beiträge, wie sie die SPD fordern, mit mehr als 2 Milliarden Euro. Sollen sie tun, anstatt das Geld zu verplempern an notleidende Banken, sollen die Gelder wirklich an die Kinder gehen, an die Kindertagesstätten. Gute Idee. Ob die SPD das durchsetzt bei den Koalitionsverhandlungen, ist allerdings fraglich. Dann, wie gesagt, eingangs hatten wir geschildert, dass der Spiegel diese Woche mit einem riesen Themenheft, nicht Themenheft, aber mit einem riesen Thema an die Kioske kommt, nämlich mit der leidigen Abhöraffäre. Wir haben dazu schon einiges gehört. Wir hatten das Manifest von Snowden. Wir haben Stimmen gehört von prominenten Unterstützern der Kampagne Asyl für Snowden. Snowden soll nach Deutschland kommen. Der Spiegel schreibt hierzu, dass es sich um eine Mutprobe für Deutschland handelt. Jawohl, in Deutschland mehren sich nämlich die Forderungen, Edward Snowden nicht nur als Zeugen zu befragen, sondern ihm einen gesicherten Aufenthalt in der Bundesrepublik zu ermöglichen. Wir erinnern daran, Snowden genießt bis nächstes Jahr im Sommer Asylrecht in Moskau, in Russland. Doch dieses Asylrecht ist begrenzt. Was danach geschehen soll, ist natürlich noch fraglich. Snowden streckt natürlich schon mal die Fühler aus. Doch die Spitzen von Union und SPD fürchten den Zorn der USA. Klar, die haben Schiss. Vor den USA haben alle Angst. Nur einer nicht, der Abgeordnete Ströbele. Der kommt aus dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und der war weltweit der erste Politiker, den Snowden in seinem Moskauer Exil empfangen hat. Snowdens Mission ist nun seine Mission, Ströbeles Mission. Ströbele möchte den amerikanischen Whistleblower als Zeugen eines Bundestagsuntersuchungsausschusses nach Deutschland holen und ihm so ein gesichertes Bleiberecht in der Bundesrepublik verschaffen. Ströbele weiß, welche Probleme es für das deutsch-amerikanische Verhältnis mit sich brächte, wenn Snowden in Deutschland eine Bleibe gewährt würde. Die Amerikaner haben vorsorglich schon ein Auslieferungsbegehren hinterlegt, sollte Snowden jemals deutschen Boden betreten. Aber Ströbele ist das egal. Er setzt seine Prioritäten selbst und wieder glaubt er, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. Transatlantische Partnerschaft hin, Obama her. Ströbele sagt, wenn der politische Wille da ist, der Mut auch vor Präsidententhronen, dann ist das möglich. Sehr schön gesagt, der Mut vor Präsidententhronen. Da kuschen und bücken sich nämlich alle vor diesem Thron. Deutschland steht jetzt vor einer Mutprobe, sagt der Spiegel. Sie stellt sich dem deutschen Parlament, den Spitzen von Union und SPD, die dieser Tage über ein Regierungsbündnis verhandeln. Sie richtet sich aber vor allem an Angela Merkel, die Kanzlerin. Wird sie genug Mut haben, sich den Amis entgegenzustellen? Ein Motiv hat sie, einen Grund hat sie. Sie ist bespitzelt worden. Das ist eigentlich beschämend und allein aus Rache müsste sie den Snowden nach Deutschland holen und ihn der Öffentlichkeit zeigen und sagen, bitte Snowden, erzähl mal hier, wir öffnen dir alle Mikrofone der Republik. Pressekonferenz, Riesen, kommt alle her, schaut auf diesen Mann. Bitte, Snowden, pack aus, sag ihnen, welche Schweinereien sie begehen. Ein schöner Traum, das wird natürlich nicht passieren. Soll der Bundestag also Edward Snowden als Zeugen vor einen Untersuchungsausschuss holen? Die Antwort scheint erstmal leicht zu fallen. Wir haben das ja gerade gesagt. Warum nicht? Warum soll man den nicht einfach holen? Seine Enthüllungen haben ja erst die NSA-Affäre aufgeklärt. Und der hat sich ja auch Ströbele gegenüber bereit erklärt, sich als Zeuge befragen zu lassen. Schwieriger ist aber die zweite, sagt der Spiegel, grundsätzlichere Frage, ob man Snowden in Deutschland oder einem vergleichbaren Land eine Heimat und somit Schutz vor den Amerikanern gewähren sollte. Genau das hat Snowden zur Voraussetzung für seine Zeugenaussage nämlich gemacht. Er weiß, dass sein Aufenthaltsrecht in Russland auf ein Jahr beschränkt ist. Zugleich stellt sich nun die Frage, ob es klug ist, die Supermacht USA zu brüskieren. Das sagt zumindest der Spiegel, von deren Erkenntnissen Deutschland profitiert wie kaum ein anderes Land. Die sagen also, Deutschland profitiert von den Erkenntnissen, besonders im Nahen Osten. Die Frage ist aber, was machen die USA im Nahen Osten? Wen horchen sie ab? Wen bespitzeln sie? Was treiben sie im Nahen Osten? Wir wissen, die haben gerade einen Militärputsch in Ägypten unterstützt. Kerry war in Ägypten und hat sich da wärmstens mit den Militärmachthabern unterhalten. Geht es darum, soll man diese Leute unterstützen? Ist das im deutschen Interesse, Putschgeneräle in Ägypten zu unterstützen? Wenn ein Ausschuss, so führt der Spiegel fort, des Bundestages Snowden als Zeugen hören will, wäre die Bundesregierung verpflichtet, dem Heimatlosen in Deutschland einen sicheren Aufenthalt und sogar eine geregelte Arbeit zu organisieren. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags im Auftrag von Abgeordneten der linken Fraktion. Einziger Grund, sich dem Wunsch des Parlaments zu widersetzen, schwerwiegende, das Staatswohl der Bundesrepublik Deutschland gefährdende außenpolitische Belange. So heißt das offiziell. Ob Snowden nach Deutschland geholt wird, ist fraglich. Was meinst du? Wird Snowden nach Deutschland kommen? Nee. Und aussagen? Nee, weil das Hauptinteresse der Bundesregierung, wie auch der Franzosen, wie auch der Spanier ist, dass die USA nicht sauer werden dürfen. Das müssen wir vermeiden. Also schon deshalb halte ich das für ausgeschlossen, dass der kommt. Als Asylantragsteller hätte Snowden zunächst ein Bleiberecht in Deutschland wie jeder Flüchtling. Ob sein Antrag allerdings Erfolg hätte, ist offen. Nicht jede Verfolgung einer politischen Straftat ist schon politische Verfolgung im Sinne des Asylrechts. Schon um den eigenen Umgang mit Staatsschutzdelikten nicht zu desavouieren, sind die Gerichte bei der Anerkennung fremder Verräter, so heißt das offiziell, als Asylsuchende sehr zurückhaltend. Doch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs von 2011 könnte eine wichtige Rolle spielen. Die Straßburger Richter haben anerkannt, dass Whistleblowing vom Menschenrecht auf Äußerungsfreiheit, nicht Meinungsfreiheit, die sagen Äußerungsfreiheit, gedeckt ist. Mehr noch, die europäischen Rechtsordnungen seien verpflichtet, das Menschenrecht auf Verrat vor unangemessener Verfolgung zu schützen. Interessant, es gibt ein Menschenrecht auf Verrat. Snowden hat selber gesagt, und er hat sich auf Nürnberg berufen, auf die Prozesse in Nürnberg gegen die Nazis, dass es die Pflicht sein kann, ein Unrechtsregime zu verraten. Und auf dieses Recht, das in Nürnberg sich manifestiert hat, bei den Nürnberger Prozessen, hat sich Snowden in Moskau berufen. Individual citizens have the duty to violate domestic laws to prevent crimes against peace and humanity from occurring. Zu diesem Thema gibt es sehr, sehr viel noch zu sagen. Wir können hier nicht alles äußern, was gesagt wird. Wir bringen noch ein paar Aspekte. Wie gesagt, der Spiegel hat das halbe Heft voll mit Artikeln und Reportagen zu diesem Thema. Auch die anderen Tageszeitungen sind da ganz groß und die ganze Presse kommentiert das. Zu Eingangs hatte ich auch die spanische Presse kommentiert. Die Junge Welt, Taz, ARD, alle Medien sind voll. Um die Angst geht es noch der Bundesregierung. Diesen Aspekt müssen wir noch kurz schildern oder zu schildern versuchen. Auch hierzu schreibt der Spiegel: Wenig fürchtet die Regierung mehr als den Zorn der Partner in Washington. Sollten die Amerikaner als Revanche ihren Informationsfluss stoppen, wären wir zu Teilen blind, sagt ein ranghoher Sicherheitsbeamter. Das heißt, wir sind blind, wir kriegen nicht die Spionagedaten der USA und können dann nicht wissen, was das Ausland gegen uns im Schilde führt. So ungefähr wird das hingestellt. Tatsächlich belegt eine interne Statistik der Bundesregierung, wie eng deutsche und amerikanische Spione seit Jahren zusammenarbeiten und wie sehr die Deutschen dabei am Tropf ihrer Partner hängen. Das gilt insbesondere für den islamistischen Terrorismus. Ein Großteil des relevanten Wissens darüber stammt nämlich aus Großbritannien und übrigens auch aus den USA. Zudem beliefert die NSA den Bundesnachrichtendienst ständig mit Informationen zu Brennpunkten, sagt der Spiegel, wie Pakistan und Nordafrika. Es geht aber auch um Waffen- und Rauschgifthandel, organisierte Kriminalität in Russland oder illegale Einwanderung, zum Beispiel vom Balkan. Im Jahr 2012 versorgte die NSA den BND mit 750 Meldungen zu diesen Themen. Von der CIA enthielt der Auslandsgeheimdienst im selben Jahr 4.538 Informationspakete, vom Central Command der US-Streitkräfte 2.169, von der Defense Intelligence Agency 519. Das klingt alles nach Erfolgsmeldungen und man hat das Gefühl, da man selber keine Ahnung hat, was in diesen Intelligence-Paketen drinsteckt, denkt man, Hilfe, Hilfe, jetzt ist Deutschland blind, jetzt wissen sie gar nicht mehr, wer gegen das Land intrigiert. Nur man sollte nicht vergessen, die Intrige kommt aus Washington selbst. Die Amerikaner selbst intrigieren gegen die Länder. Sie holen natürlich Vorteile dabei heraus. Kein Land spioniert ein anderes Land aus und benutzt dann die Daten nicht. Wenn sie rauskriegen, dass zum Beispiel ein Großunternehmen kurz davor ist, ein wichtiges Patent zu veröffentlichen und an die Börse zu bringen, dann spitzen sie erstmal das Patent aus, veröffentlichen das unter eigenem Namen über eine US-Firma und bringen den Coup früher. Das ist nur ein kleines Beispiel für die Vorteile, die sie daraus genießen können. Bleiben wir noch einen Moment bei der sogenannten Aktualität, bei den Tagesthemen. Werfen wir einmal einen Blick auf die ARD, die Tagesthemen in 100 Sekunden. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Schwerer Taifun auf den Philippinen. Mindestens 100 Menschen sollen durch den Tropensturm Haiyan ums Leben gekommen sein. Die extremen Windböen von mehr als 300 Kilometern in der Stunde richteten schwere Schäden an. Inzwischen ist der Taifun Richtung Vietnam weitergezogen. Atomgespräche mit dem Iran werden fortgesetzt. In der Nacht konnte keine Einigung über ein Abkommen erzielt werden. Heute Vormittag sollen die Vertreter der 5 UN-Vetomächte und Deutschlands weiter über eine Übergangslösung verhandeln. Demnach soll der Iran die Urananreicherung vorübergehend aussetzen. Verhandlungen über Koalition. Union und SPD wollen sich heute in der Arbeitsgruppe Energie auf Eckpunkte verständigen, um sie dann der großen Runde vorzulegen. Der Ökostromanteil soll bis 2020 auf 40% ausgebaut und gleichzeitig der Anstieg des Strompreises gebremst werden. Erinnerung an Pogromnacht. In vielen Städten wird heute der Opfer des nationalsozialistischen Terrors gedacht. Vor 75 Jahren waren unter den Nazis innerhalb weniger Stunden mehr als 1000 Synagogen sowie jüdische Geschäfte, Betriebe und Wohnhäuser zerstört worden. In den folgenden Tagen wurden Zehntausende Juden in KZs verschleppt. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga trennten sich am Abend Hannover 96 und Eintracht Braunschweig 0:0 unentschieden. Das Wetter heute wechselhaft, in Bayern Regen, an den Küsten Schauer und stürmisch, 7 bis 13 Grad. Das waren die aktuellen Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD. Vielen Dank. Die Tageszeitung Junge Welt kommt mit Mord mit Ansage, Israel mit dem Rücken zur Wand, an die Internetkioske. Im Schwerpunkt gibt es Pogrom in der Kleinstadt, einen Bericht zum 9. November 1938 in einer kleinen Stadt in Südniedersachsen, die heißt Einbeck, wo die Juden ausgeraubt, ermordet und vertrieben wurden. Eine Reportage, Thema zum 100. Geburtstag des portugiesischen Parteiführers, Grafikers und Literaren Álvaro Cunhal wird präsentiert. Es gibt eine studentische Aktionswoche von Couch zu Couch. Es geht gegen die hohen Mieten in 17 Städten. Es sind viele Demonstrationen in Deutschland geplant. Vor 34 Jahren gelang die Befreiung von Assata Shakur. Die US-Regierung jagt sie heute mehr denn je zuvor. Assata Shakur war eine Freiheitskämpferin der Black Panther Party. Wer mit ihrem Leben vertraut ist, für den sind die fortdauernden Angriffe der US-Regierung auf die heute 66-Jährige das sichere Zeichen dafür, dass dieses System komplett dem Wahnsinn verfallen ist. Mehr als 33 Jahre nach ihrer Befreiung aus einem US-Gefängnis wurde sie im Mai dieses Jahres auf die Liste der meistgesuchten Terroristen gesetzt. Das für ihre Ergreifung oder Ermordung ausgeschriebene Kopfgeld wurde auf 2 Millionen US-Dollar erhöht. In ihrer Autobiografie Assata beschreibt sie, wie die US-Regierung gemeinsam mit bundesstaatlichen und lokalen Behörden in einer mörderischen Verschwörung seit den 1960er Jahren einen verfassungswidrigen, schmutzigen Krieg gegen die schwarze Freiheitsbewegung mit besonderem Augenmerk auf die Black Panther Party, BPP, führt. Das wies auch Assatas Rechtsanwältin, ihre Tante Evelyn Williams, in ihrem Buch Inadmissible Evidence, unzulässige Beweismittel, nach, in dem sie Assatas jahrelangen Kampf im Gerichtssaal nachzeichnet. Ja, Die USA vergessen nie und nichts. Desaster Obamacare, Fehlstart beim Vorzeigeprojekt des US-Präsidenten, Gesundheitsreform leidet unter mangelndem Zuspruch und droht dennoch unbezahlbar zu werden. Das heißt, der ganze Kampf hat sich vielleicht gar nicht gelohnt. Dass die rechtsradikale Tea Party dagegen ankämpft seit Jahren ist bekannt, aber nun gibt es noch andere Probleme. Solidarität mit Griechen, das sagt die Junge Welt. Aktivisten besetzen Konsulat in Düsseldorf. Es geht um die Kritik an der Räumung von Athena TV-Sendern. Wenn Fernsehsender schließen, ist das ein erstes Anzeichen dafür, dass die Krise einen gewissen, sagen wir mal, Bodensatz erreicht hat. Auch hier in Spanien, in Valencia, kam es zur Schließung von Fernsehsendern, weil die zuständigen Herrschaften das Geld anderweitig verprasst haben, einen Apparat aufgebauscht haben, der in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen steht, die man von einem öffentlichen Sender hat. Und nun werden die Leute entlassen. Ein Blick auf die Taz. Die kommt an die Kioske mit Atomgespräche mit Iran, gedämpfte Hoffnung. Da sieht man Kerry, John Kerry, mit dieser seltsamen Lady, Ashley heißt die. Und da heißt es, die Gespräche mit der iranischen Regierung über die Einstellung der Urananreicherung dauern an. Am Samstag wird der russische Außenminister in Genf erwartet. Interessant, ohne Russland geht nichts mehr. Nichts, was auf der Welt im Moment geschieht, wird ohne Russland verhandelt. Ob es der Krieg gegen Syrien ist, der Bürgerkrieg oder nun Iran, Russland ist mit am Tisch und wir können wohl sagen, das ist eigentlich ganz gut so. So haben sie eine Gegenmacht und können nicht einfach sagen, ab morgen wird bombardiert. Zum Thema Koalitionsverhandlungen Union und SPD sagt die Taz, Nahles erwartet Steuererhöhungen. Am Ende der Verhandlungen mit der Union werden Steuererhöhungen für Spitzenverdiener stehen, ist sich Andrea Nahles sicher. Arbeit. Andere Journalisten sehen das natürlich anders. Thema Volksabstimmung über Homosexuellen-Ehe, die konservativen Initiative in Kroatien. Eine klare Definition von Ehe gibt es in der kroatischen Verfassung nicht. Ob dies nur eine Vereinigung von Mann und Frau sein soll, darüber entscheiden nun die Bürger. Es wird also eine Volksabstimmung geben. Ein Lampedusa-Schlepper wurde festgenommen, Flüchtlinge im Konzentrationslager, in Anführungsstrichen. Die vor Lampedusa Ertrunkenen sind vor der Überfahrt in einem Lager in Libyen festgehalten worden. Den schweren Misshandlungen dort entkamen sie nur gegen Lösegeld. Der Skandal hinter dem Skandal. Wir Wessis und die Wende am 9. November 1989, heute vor 24 Jahren, fiel die deutsch-deutsche Grenze. Vier Autoren aus dem Westen schildern ihre damaligen Eindrücke. Nachzulesen in der Taz vom heutigen Samstag. Einfluss auf UNESCO. USA und Israel verlieren Stimmrecht. Weil sie ihren Jahresbeitrag nicht bezahlen, haben die USA und Israel künftig keine Mitsprache mehr in der UNESCO. Für die UN-Organisation ist das finanziell allerdings bitter. Und noch eine letzte Meldung. Antisemitismus in Europa. Einer Studie zufolge fühlen sich viele europäische Juden unsicher. Angriffe sind Normalität. Besonders feindlich ist die Stimmung in Ungarn und Frankreich. Die Spiegel-Internet-Ausgabe liegt auch vor uns. Taifun zertrümmert Großstadt, 100 Tote befürchtet, wie gerade auch in den 100-Sekunden-Nachrichten der ARD gesagt. Dann Frankreichs Außenminister dämpft Erwartungen an Genfer Runde, auf und ab in Genf. Der Westen und Iran ringen um einen Kompromiss im Atomstreit. Auch Russlands Außenminister schaltet sich ein. Noch vor Samstag erwarten die Verhandler den Durchbruch. junger Welt noch einmal meldet, dass Ärzte als Folterhelfer systematisch an Foltern beteiligt sind bzw. helfen. Das entlarvt eine Studie. Die Studie entlarvt systematische Einbindung von Medizinern in menschenrechtswidrigen Verhören in US-Militärgefängnissen. Das Pentagon und die CIA reagieren erst einmal mit Dementis und Zynismus. Ernsthafte Ungenauigkeiten und fehlerhafte Schlussfolgerungen. CIA-Sprecher Dean Boyd giftete sein Dementi am Montag dieser Woche gewohnt reaktionsschnell. Stein des Anstoßes war die Präsentation der Studie Ethik fallen gelassen, einer Gruppe von 20 Experten aus Militär, Medizin, Rechts- und Gesundheitswesen. Finanziert vom Institute of Medicine as a Profession, IMAP, und den Open Society Foundations, OSF, des US-Milliardärs George Soros, befassten sich die Forscher 2 Jahre lang mit der Rolle des medizinischen Personals in den Militärkerkern von CIA und Pentagon in Guantanamo, Afghanistan und weiteren geheim gehaltenen Orten weltweit. Ihr Resümee: Amerikanische Dienste haben Mediziner nicht nur in Verhöre und Folter eingebunden, sie ließen von diesen sogar Methoden entwickeln. Trotz Schritten des Verteidigungsministeriums zur Verbesserung der Behandlung von Inhaftierten wende die CIA weiter Praktiken an, die professionelle Standards unterminieren. Ja, bitteschön. Ja, 9. November heute, 24 Jahre ist es her seit dem Fall der Mauer in Berlin und wie gesagt 75 seit der Pogromnacht in Deutschland, die Kristallnacht dann auch genannt wurde. Und wie sieht's heute aus? Heute ist dieser 9. November offiziell erklärt zum Internationalen Tag gegen Rassismus. Ja, gucken wir nach Frankreich, wo es gegen die Zigeuner losgeht, hauptsächlich aus Rumänien und Bulgarien. Alles, was nach Muslim riecht, nicht nur in Frankreich natürlich, sondern dieser Hass gegen die Immigranten steigt an, überall in allen Ländern. Dann Juden wieder, ganz besonders schlimm in Ungarn. Ja. Und zu dieser Geschichte, dass die Juden sich heute zunehmend wieder unsicher fühlen, gibt es jetzt eine Umfrage von, wie heißt das, Agencia Europea de Derechos Fundamentales, also sowas gibt es offenbar auch, die Europäische Agentur für die Grundrechte. Und diese Umfrage wurde durchgeführt in 8 europäischen Ländern. Also einmal die Großen da, Frankreich, Deutschland, Italien, England, aber auch in Belgien, Ungarn, Lituanien und Schweden. Und warum in diesen 8 Ländern? Weil hier ungefähr 90% wohnen der jüdischen Bevölkerung in Europa. Und die Umfragen haben ganz klar ergeben, dass 76% sagen, der Hass gegen die Juden hat wieder zugenommen in den letzten 5 Jahren. Ja, was heißt das? Heute 75 Jahre seit der sogenannten Reichskristallnacht und das war 38. Was war davor, die Jahre davor? Weltwirtschaftskrise, die Nazis kommen in die Macht und heute wieder weltweite Krise und überall wieder das Anwachsen dieser rassistischen und narzisstischen Umtriebe überall in allen Ländern. Und wahrscheinlich hängt es wieder von uns ab, ob es zu einer neuen Kristallnacht kommt oder nicht. Los. Aber alte Kaserne vor dem großen Tor steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dann wollen wir uns wiedersehen, zu zweit bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und sollte dir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Mit dunklen Mächten, den Geistern, Judah ergibt sich all diesen finsteren Mächten der Vernichtung. Der nordische Mensch, der Exponent, Friedrich Mendel, most known from the songs of the Blue Angel, wrote a song about this non-existing future. A song about a beautiful illusion, society and peace. Im Hintergrund hatten wir die Stimme eines O-Ton-Hetzers. Das war die Stimme von Robert Ley, der war Führer der Deutschen Arbeitsfront. Der hielt 1941 in Bayreuth eine finstere Rede, die wohl finsterste Rede, die zu diesem Thema überhaupt mitgehalten wurde. Es geht da um den nordischen und den jüdischen Menschen. Und es ist wirklich grausam, was da von sich gegeben wird. Wenn man das heute liest, denkt man, wie konnten Leute so denken? Wie konnten Leute überhaupt auf so etwas kommen? Die Frage ist, wie denkt sich jemand so etwas aus und warum sind so viele Leute darauf reingefallen, sagen wir mal? Warum haben das so viele geglaubt? Warum haben so viele gedacht, ja, der Mann hat doch was zu sagen, der erklärt uns doch die Welt, der erklärt uns doch, wer schuld ist und wer dabei war. Adolf Hitler am 24. Februar 1938. Adolf Hitler am 24. Februar 1938. Und wir werden sie auch dementsprechend behandeln. Wir können daraus eine Lehre ziehen. Gegen diese jüdische Brut in Deutschland unabhängig vorzugehen. Ja, da sind sie alle. Der Robert Ley, Hitler, Julius Streicher, Publizist, Gauleiter von Franken. Alle diese Herrschaften hatten das Ziel, die Bevölkerung propagandistisch auf den Massenmord eigentlich erst vorzubereiten. Euer Erbfeind ist das Volk der Juden. Das deutsche Volk hat es gewagt, ihm die Stirne zu bieten. Es wird also die Verschwörung heraufbeschworen, die Juden sind schuld, die Juden seien die Gefahr für das deutsche Volk und nun müsse man sie ausrotten. Diese Art von Ideologie, diese Art von Hetze führte dann zur Reichskristallnacht. Zur Reichskristallnacht gibt es unterschiedliche Zahlen. Es gibt da Quellen. Hier ist nochmal Julius Streicher übrigens. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisiert Josef Goebbels im gesamten Reich ein Massenpogrom, die sogenannte Reichskristallnacht. 91 Juden werden getötet, Tausende verletzt, misshandelt oder vergewaltigt. Fast 200 Synagogen gehen in Flammen auf. Über 7000 jüdische Geschäfte werden geplündert und zerstört. Schließlich werden fast 30.000 Juden in Konzentrationslagern inhaftiert. Dazu hat Hitler bereits im Mai 1937 festgestellt: Wir sind nach Bedarf vorgegangen. Wenn es irgendwo schlimm wird, gehen wir auch schlimm vor. Zu dem Zweck haben wir die Konzentrationslager. Das kann ich nicht mit Gerichten machen. Bei Gerichten, wissen Sie, das dauert monatelang. Das geht so nicht. So, das sollte reichen als historisches Dokument zu diesem Thema. Nazi-Terror in Deutschland. Pourtant, je vous ai frôlé, Was heißt eigentlich Gedenken heute? Wie sollte man dieser Ereignisse eigentlich gedenken? Auch heute wird ja der Bundestag zusammenkommen und die Herrschaften werden sich versammeln zu einem Cocktail und werden dann mit gerunzelter Stirn unsere Politiker auch mahnen und sagen, nie wieder, man darf nie wieder so etwas tun. Dabei stellt sich jeder dann vor, was nie wieder passieren soll, sind, dass die gleichen Nazis nochmal kommen, in den gleichen Uniformen und die gleichen armen Juden nochmal massakrieren. Das soll nie wieder kommen. Dass aber die Nazis heute keine Uniformen tragen, dass sie Krawatten tragen, dass die teure Anzüge tragen, dass die gleichen Nazis heute nicht die gleichen Hetzreden halten, dass die Juden von damals heute nicht mehr identisch sind mit den rassistischen Opfern von heute, das vergisst man oft, wenn man über solche Ereignisse historisch spricht. Und da ist ja jeder einverstanden. Jeder sagt ja, das darf nie mehr passieren. Genauso darf es sich nie mehr wiederholen. Aber genauso wird es sich auch nicht wiederholen. Es wiederholt sich aber leider anders. Manchmal harmloser, manchmal schlimmer, manchmal in einem anderen Gewand, in einer anderen Uniform, in einem anderen Kontext. Und auch vielleicht in anderen Sprachen. Das wird netter gesagt. Ja, also zu der Frage, wie soll man dieser Geschichte heute gedenken? Ich finde, dass die, sagen wir mal, die finsteren Mächte, die dahinter stehen, die Interessen der Mächtigen, sind ja die gleichen heute wie damals in den 30er Jahren, ne? Und wer das jetzt leitet und deren Geschäfte führt und das organisiert, ob die jetzt Nazi-Uniformen anhaben oder blaue Nadelstreifenanzüge, was dahinter steckt, ist das Gleiche. Ja? Und deshalb die beste Art und Weise des Gedenkens ist einfach heute Widerstand zu leisten, ja? Zivilcourage zu haben, ob du jetzt Snowden bist oder unser Freund hier von den Jajoflautas, der vorher hier war, ne? Das finde ich ist die beste Art und Weise. Genau, sich dem Unrecht da entgegenstellen, wo es ist und so entgegenstellen, dass es zumindest gesehen und gemerkt wird, dass es Unrecht ist und dass möglichst viele Leute das sehen. Es geht um das immer gleiche Thema im Laufe der Geschichte. Es geht um Widerstand gegen Gewalt, Brutalität, Rassismus und Unrecht. Samstag, den 20. Juni 1942. Es ist eine eigenartige Empfindung, dass ich nun ein Tagebuch führen werde. Nicht allein, weil ich noch nie geschrieben habe. Ich nehme an, dass später weder ich noch jemand anders Interesse haben wird an den Herzensergüssen eines 13-jährigen Schulmädels. Aber darauf kommt es eigentlich auch gar nicht an. Ich habe Lust zum Schreiben und will vor allem mein Herz gründlich erleichtern. Ich habe nicht die Absicht, dieses gebundene Heft mit dem hochklingenden Namen Tagebuch jemals jemandem zu zeigen. Oder es müsste dann schon der Freund oder die Freundin sein. Andere interessiert es wahrscheinlich auch nicht. Und nun bin ich bei dem Punkt angelangt, um den die ganze Tagebuchidee sich dreht. Ich habe keine Freundin. Das will ich aber besser erklären, denn niemand begreift, dass ein 13-jähriges Mädchen sich so allein fühlt. Das ist auch merkwürdig. Ich habe liebe, gute Eltern, ich habe eine Schwester von 16 Jahren und alle zusammengerechnet wohl 30 Bekannte oder was man so Freunde nennt. Ich habe Verwandte, reizende Tanten und Onkels, ein schönes Zuhause und eigentlich fehlt mir nichts, ausgenommen die Freundin. Ich kann mit keinem meiner vielen Bekannten etwas anderes als Unsinn machen und nur über alltägliche Dinge sprechen. Es ist mir nicht möglich, mich auszusprechen und ich bin dann wie zugeknöpft. Darum das Tagebuch. Um nun die Idee von der lang ersehnten Freundin in meiner Fantasie noch zu steigern, will ich nicht, wie jeder andere, nur Tatsachen in mein Tagebuch schreiben, sondern dieses Tagebuch meine Freundin selbst sein lassen. Und diese Freundin heißt Kitty. Niemand könnte meine Unterhaltung mit Kitty verstehen, wenn ich so mit der Tür ins Haus fiele. Darum will ich meine Lebensgeschichte erzählen, so ungern ich es auch tue. Als meine Eltern heirateten, war mein Vater 36, meine Mutter 25 Jahre alt. Meine Schwester Margot ist im Jahre 1926 in Frankfurt am Main geboren. Am 12. Juni 1929 folgte ich. Als Juden emigrierten wir im Jahre 1933 nach Holland, wo mein Vater Direktor bei der Travis AG wurde. Dieser arbeitet in enger Verbindung mit der Firma Kohlen und Co. in demselben Gebäude. Unser Leben verlief mit den üblichen Aufregungen, denn die in Deutschland zurückgebliebenen Familienangehörigen blieben nicht verschont von den Verfolgungen der Hitlergesetze. Nach dem Pogrom 1938 flüchteten die beiden Brüder meiner Mutter nach Amerika. Meine Großmutter kam zu uns. Sie war damals 73 Jahre alt. Nach 1940 ging es bergab mit den guten Zeiten. Erst kam der Krieg, dann die Kapitulation, dann der Einzug der Deutschen. Und nun begann das Elend. Ein diktatorisches Gesetz folgte dem anderen. Und speziell für die Juden wurde es besonders schlimm. Sie mussten den Stern tragen, sie mussten ihre Fahrräder abgeben, sie durften nicht mehr mit der elektrischen fahren, von Autos gar nicht zu reden. Juden durften nur zwischen 3 und 5 und dann nur in jüdischen Geschäften einkaufen. Sie durften nach 8 Uhr abends nicht mehr auf die Straße und sich nach dieser Zeit auch nicht mehr im Garten oder auf dem Balkon aufhalten. Juden durften weder ins Theater noch ins Kino gehen, noch andere Vergnügungsstätten besuchen. Sie durften auch nicht mehr schwimmen, Tennis und Hockey spielen, überhaupt keinen Sport mehr treiben. Juden durften nicht mehr zu Christen zu Besuch gehen, jüdische Kinder müssen jüdische Schulen besuchen. Und so häufen sich die Bestimmungen. Unter diesem Druck stand von nun an unser ganzes Leben. Im Januar dieses Jahres starb Oma. Niemand weiß, wie ich an ihr hing und wie ich sie vermisse. Schon 1934 bin ich in den Kindergarten der Montessori-Schule gekommen und dann später auch in dieser Schule geblieben. Margot und ich gingen dann seit 1941 auf die jüdische Schule, sie in die 4., ich in die 1. Klasse. Uns Vieren geht es weiter gut. Und so bin ich nun in der Gegenwart und beim heutigen Datum angelangt. Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst? Vor Glück. Ach, kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das musst du mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Jede kleine Spieße macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagt er dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit, mit lächelndem Gesicht, kann die Liebe Sünde sein? Wir hatten vorhin aus dem Tagebuch der Anne Frank einen Auszug gehört, gelesen von Frau Ingrid André. Niemandsland im Gedenken an die Pogromnacht vom 9. November 1938. Die Hetzjagd im November 1938 war nicht nur eine Nacht, sie dauerte mehrere Tage. Auch wenn in Geschichtsbüchern oft nur von einer sogenannten Reichskristallnacht die Rede ist. Das klingt schon mal sehr beschönigend, weil Propagandachef Josef Goebbels am 10. November per Radio das Ende der Ausschreitungen verkündete. Das war aber schon eine Lüge. Nach Schätzungen von Experten starben in jenen Tagen bis zu 1500 Menschen. Vorhin wurde die Zahl in dieser kleinen Reportage, die gesendet wurde, als weit niedriger angegeben. Es war das schlimmste Pogrom in Deutschland seit dem Mittelalter. Und in dieser Woche jährt sich die Katastrophe heute, die Katastrophe vor der Katastrophe, wie sie der Leipziger Historiker Dan Diener genannt hat, und was das Auswärtige Amt, das AAA, zu einer ungewöhnlichen Maßnahme veranlasst, zu einem ungewöhnlichen Schritt. Es hat 48 Staaten, die schon 1938 diplomatische Vertretungen in Deutschland unterhielten, in den Archiven, und das ist sehr interessant, nach Berichten zum Novemberpogrom suchen lassen. Man hat sie gebeten. Seit Monaten trafen nun im A4-Format Kopien historischer Akten ein. Die Papiere sind oft nicht einmal Experten bekannt. Der Spiegel hat hier einiges an Auszügen veröffentlicht, wie ausländische Diplomaten eigentlich diese Pogromtage, Nächte erlebt haben. Und das ist sehr interessant zu lesen. Ich empfehle allen, diesen Artikel zu lesen. Da kann man sich vor Augen führen, wie das Ausland zugeschaut hat und wie das Ausland zum Teil fassungslos, aber auch mit ruhenden Händen dem Unglück zugesehen hat und hat eigentlich auch nicht viel getan. Man wusste ja, Deutschland ist eine Diktatur, die machen sowas Schlimmes. Zum Teil hatte man ja auch in den eigenen Ländern ähnliche Maßnahmen gegen andere Bevölkerungsteile ergriffen. Insofern, was uns heute wundert und entsetzt, war damals vielleicht ein ganz normaler Vorgang. Denken wir an Bürgerkriege, die heute stattfinden, und Ausrottungsfeldzüge. Ja, und nach diesem 9. November 1938 ging ja dann verstärkt die Emigration der Juden aus Deutschland weiter, und dann eben haben eben viele europäischen Länder auch sich geweigert, die aufzunehmen, ne? Wie man sich heute weigert, die Immigranten aufzunehmen. Ja, die Lampedusa-Flüchtlinge zum Beispiel, das sind Leute, die jetzt am brutalsten und am schlimmsten betroffen sind von einem Krieg, den keiner wollte, den man einem kleinen Land aufzwingt. Ich möchte zum Schluss noch eine Augenzeugin sprechen lassen. Es handelt sich um Frau Lore May. Sie hat in einem sehr ergreifenden Videodokument, das ist relativ lang, das besteht aus vielen Teilen, ihre Eindrücke geschildert. Lore May ist jüdischer Herkunft und war damals Schülerin, ähnlich wie die kleine Anne Frank. Sie hatte große Angst, als sie am 9. November 1938 die brennenden Synagogen und die zerstörten jüdischen Geschäfte in Frankfurt sah. Hören wir einmal, was die Frau zu sagen hat, zum Abschluss schon des heutigen Niemandslandes. Wir waren in der Schule und die Lehrer haben uns gesagt, die Schule war zugemacht in Philanthropien ungefähr 4 Monate bevor. Und dann bin ich in die jüdische Haushaltungsschule gekommen. Denn meine Eltern wollten nicht, dass ich da gerade heimsitze. Und wie der Tag bevor haben wir schon gesagt bekommen, dass der Grünspan in Paris soll jemand gemordet haben. Und sie fürchten, dass da ein großes Programm davon kommt. Und wir sollen alle sehr vorsichtig sein. Und da bin ich heimgegangen und leider sind wir den nächsten Morgen in die Schule gegangen, und wie wir dorthin kamen, da waren die Lehrer alle unten auf der Straße gestanden. Dreh dich rum, geh sofort heim. Und meine Schule war an der Gargenstraße, und da habe ich schon gesehen, wie an der Friedberger Landstraße die Synagoge hat gebrannt. Und die Leute haben geschrien und sind die Straße runtergerannt an der Zeil und haben alle die Fenster verschlagen, und ich bin heimgekommen, und wir haben an der Reinickstraße gewohnt. Wir hatten eine Gärtnerei und hatten ihr Geschäft da, und mein Vater hat eine Wohnung eingebaut über unsere Lage, damit er nicht mehr zurück und vor hätte gehen müssen. Und ich bin heimgekommen, habe zu meinem Vater gesagt, was geht vor, und mein Bruder hat ins Geschäft, wo er gearbeitet hat, an der Reisestraße. Und ich bin heimgekommen, ich habe am Fenster rausgeguckt, und da sind die Leute, Tausende, so sah es wenigstens aus, haben geschrien und haben die Leute an den Haar gezogen. Und es ist unbegreiflich. Es ist heute noch genauso in meinem Kopf, wie es an dem Tag war. Und wir hatten eine Angestellte, die mein Vater furchtbar geliebt hat. Die hat 32 Jahre für uns gearbeitet. Die war nicht jüdisch. Und die hat gesagt, ich lasse die nicht ins Haus. Die sind vom Haus zu Haus gegangen und haben die jüdischen Männer genommen. Und mein Vater war sehr krank. Und sie hat sich vor das Haus gestellt und hat gesagt, sie können nicht draufgehen. Mein Chef ist sehr krank. Und da haben sie sie gefragt, ob sie jüdisch ist. Und da hat sie gezeigt, dass sie nicht jüdisch ist. Und da haben sie furchtbar geschlagen, haben die Frauen haben sie auf den Boden geschmissen. Aber sind weitergegangen. Und dadurch ist mein Vater nicht abgeholt worden an dem Tag. לכל המאזינים של התוכנית הנפלאה, נימנס לנד, בברכת שלום מירושלים. Ja, zum Abschluss des heutigen Niemandslandes waren das Zeugendokumente über die Pogromnacht. Die Leute, die das schildern, wir haben das gerade gesehen, ist sehr erschütternd, wenn man die Frau sieht. Sie sagt, sie erlebt das noch wie damals. Es ist noch so frisch, als wäre es heute. Ja, Werner, schönes Wochenende. Tschüss. Schönes Wochenende und noch will ich noch mal erinnern an die zwei Kundgebungen am nächsten Donnerstag, 14. November. Einmal wegen dem Totgeschlagenen im Raval. Das wird dort beginnen um 19.30 Uhr, wo das stattgefunden hat. Rambla del Raval, wo Carré de l'Aurora, dort beginnt das um 19.30 Uhr und dann geht es von dort aus hin zu der anderen Demonstration, zu der, wegen der Frau, der sein Auge ausgeschossen haben, die dort ist aufgerufen um 20 Uhr an der Calle Caspe, Passage de Gracia und dann soll es gemeinsam weitergehen, wieder runter bis zum Place San Jaume. Also, ich hoffe, dass niemand nächste Woche den Moschus in die Hände fällt. Bis dann. Jo, wir verabschieden uns. Das war's für heute. Ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, meine Damen und Herren, es hat Ihnen gefallen, uns heute 2 Stunden zuzuhören. Und Sie haben 2 schöne Stunden mit uns verbracht, auch 2 harte Stunden, 2 nützliche Stunden. Wir haben Sie informiert, unterhalten und auch vielleicht ein bisschen betroffen gemacht über all das, was im Moment passiert, was damals passierte, was heute passiert. Und wenn wir Ihnen das gegeben hätten, dann wären wir froh. Agur, halten Sie die Ohren steif. Tschüss. Sonntagnachmittag im Park, ein Blätterteppich unter meinen Füßen, frostiger Novembertag, dein Atem raucht, den Winter zu begrüßen, winkt den Hüten, die sich lüften zum Gruß, dem Mann am Stock, der Frau im Nerz und den Mündern, die sich treffen zum Kuss. Vor ihrem Baumrindenherz. Der Sonntagnachmittag im Park. Der Sonntagnachmittag im Park. Der Sonntagnachmittag im Park. Sonntagnachmittag im Park. Sumpfige Gräser, die im Wind erzittern. Wolkenloser blauer Tag, drei Käsehochs, die Enten füttern, vier Beine jagen spielerisch querfeld rein, bringen ihr Holzfundstück zurück.